Phantom Pieces. Die Kumpels am Baumhudenofen sammelten Wärme und dann ging es raus, wie man sich ungern von einer warmen Frau löst, löste man sich nun von mir. Die Kumpels vom Sprengdienst in der Ferne ausradierten ein Hinterhöfchen fast mit Volllust. Das war der Gongschlag, raus aus der Bude und rein in die verdammte Kälteschlacht. Die Schlacht um Wohnraum, am Zahltag die Pinke löhnte uns redlich. Was die Buchhalter ranbrachten, war gar nicht so schlecht. Außer am Zahltag hießen die Buchhalter Federfuchse, das war nicht gerecht. Denn schließlich bin auch ich auf Schule gegangen. Was hab ich da manchmal durchgehangen? Was hat mich auf die Nase voll? Auf die Pinke war ich mehr so doll. Und die Kumpels wollten, ich sollt wiederkommen. Und die Kumpels wollten, ich sollt wiederkommen. Am Baubudenofen sammeln die Wärme und dann geht es raus, wie man sich ungern von einer warmen Frau löst, löst ich mich vom warmen Klassenzimmer. Die Kumpels vom Sprengdienst in der Ferne ausradieren ein Hinterhütchen fast mit Feuer.